1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, wir sind ein bisschen zu früh und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Woche, die wie immer mit einer freien Themennacht anfängt. Und eine freie Themennacht heißt ja, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr wollt. Wenn ihr über irgendetwas mit mir reden wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt, wie auch immer. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder 0800 220 5051. Der erste Anrufer heute ist Lothar. Hallo Lothar, 58 Jahre alt. Hallo Domian, grüß dich. Hallo. Ja, Domian, gibt's vorweg, wollte ich noch Folgendes sagen. Ich habe ein kleines Problem, weil ich nämlich meine Stimme als Echo immer wieder höre. Und ich hoffe, wenn ich jetzt so ein bisschen stottern sollte, dass man mir das nicht übel nimmt, weil das ein bisschen störend wirkt. Ich hoffe nicht, dass das in unserer Technik liegt, sondern an deiner Technik. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt es damit zusammen, aber ich hoffe, wir kommen irgendwie da zusammen. Ja, fangen wir mal an. Um was geht's denn? Ja, es sollte heute Abend ja das Thema Poltergeist da anstehen, ne? Ja, unter anderem. Unter anderem, ja. Weil wir Freitag dieses Thema hier ja hatten von einer Anruferin. Ja, richtig. Die seit 12 Jahren einen Poltergeist im Schrank hat. Ja, richtig. Nur so war's. Ja, also jetzt zu meinen Erlebnissen, die ich hatte. Und zwar hängen die damit mit dem Tod meiner Mutter zusammen. Und da sind dann so einige merkwürdige Dinge passiert. Unter anderem auch folgende Situation. Es war am Tag der Beerdigung meiner Mutter. Ich kam mit meiner Partnerin am Abend nach Hause. Es war schon dunkel. Wir öffneten die Tür und unmittelbar danach, wie ich die Türe schließe, hörte ich ganz lautes Schlagen am Fenster. Von außen? Bitte? Von außen? Ich denke, ja. Ja. Das konnte man nicht so klar jetzt feststellen, ob das von außen oder innen war. Jedenfalls, es wurde kräftig an dem Fenster vom Zimmer meiner Mutter geschlagen. Mhm. Und zwar so laut und so kräftig, dass ich im Moment geglaubt habe, die Scheibe könnte zerspringen. Ja. Meine Partnerin, die guckt mich erschreckt an und sagt, was ist da los? Um Gottes Willen, die stand da wie angewurzelt. Ich bin dann ins Zimmer rein und habe nachgeschaut. Jetzt muss man dazu sagen, dass dass die Wohnung im fünften Stock ist. Und habe dann auf den Balkon geschaut, ob da irgendwelche Steine liegen oder ob da sich irgendwas befindet. Wobei das ja schon interessant jetzt ist, dass die Wohnung im fünften Stock ist. Ja, genau. Also nur sonst hätte man sofort gedacht, na, da ist irgendjemand unten. Wenn es eine Erdgeschosswohnung ist, hat er geklopft. Ja, richtig. Also du hast dann rausgeguckt. Ja. Und da war nichts. Es war nichts. Und diese Schläge, die waren aber so gewaltig, um das nochmal zu sagen, dass ich mich gewundert habe, dass die Scheibe nicht zerschlägt. Wie lange hielten denn die Schläge an? Die kamen ganz dicht hintereinander, so in dieser Form wie tak, tak, tak, tak, tak, so ungefähr. Nicht? Und wie lange? 5 Minuten, 10 Minuten? Nee, das waren nur wenige Sekunden. Achso, das war dann direkt? Das waren vielleicht 5, 6 Schläge. Ja. Nicht? War das jetzt ein einmaliges Vorkommnis? Richtig, ja, das war einmalig. Das heißt, nachdem ihr von der Beerdigung kamt, hast du das gehört oder habt ihr das gehört? Richtig, ja. Genau. Das ist ja dann immerhin noch, ich sag es mal, beruhigend im Gegensatz zur Geschichte am Freitag, wo sich das Ganze über 12 Jahre hinzog, ja, wenn es nur einmal war. Ja, gut, aber gut, vielleicht kann man diese beiden Fälle nicht miteinander so direkt vergleichen, dass man sagt, naja, das eine, das waren wenige Sekunden, das andere, das geht jetzt über 12 Jahre. Wann war das eigentlich? Das ist ungefähr jetzt 18 Jahre her. Ja. Aber es hat mich aber über die ganzen Jahre immer beschäftigt. Ja. Und seit ich deine Sendung sehe und verfolge, habe ich immer wieder mal gedacht, es wäre vielleicht gut, wenn ich dich mal anrufen könnte mit dir darüber sprechen. Vielleicht gibt es auch noch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wo man sich vielleicht mal austauschen könnte. Aber sowas hört man ja immer wieder mal. Ich habe es in der Familie auch schon einige Male gehört. Ich selbst habe sowas noch nicht erlebt, dass gerade nach einem Todesfall solche Erscheinungen auftreten, wie immer die auch begründet sein mögen. Ja. Aber ich halte es schon für möglich, dass es so etwas gibt. Wie das genau dann zu erklären ist, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja. Habe ich da noch einige Sachen erlebt, die mich dann immer wieder zum Nachdenken veranlasst haben, wo ich drüber nachgedacht habe, wie kann das passiert sein? Vielleicht kann ich das noch kurz erwähnen. Ja. Und zwar, stell dir mal vor, dieser Tod von meiner Mutter, das war kein natürlicher Tod, wie man so allgemein sagt. Und ich habe ihn unmittelbar auch erlebt. Also ich war wenige Sekunden, nachdem das passiert war, war ich dann auch da. Dieser Tag, der war für mich grauenhaft, der war gewaltig und die Kripo, die kam und das war ganz schlimm und ich war völlig aufgelöst. Ja. Und dann am nächsten Tag überkam mich plötzlich eine unheimliche Ruhe, so dass ich mir gedacht habe, was ist bloß nur los? Gestern ist deine Mutter gestorben und jetzt bist du so ruhig geworden. Ja. Und so gegen Abend bin ich einfach mal so in ihr Zimmer und habe so am Boden und auf dem Kopfkissen so nach Haaren geschaut, um irgendetwas von ihr, also um die aufzusammeln und sie aufzubewahren. Ja. Und ich bin dann so rumgeschaut und hab auch einige Haare gefunden. Das dauerte so eine ganze Weile. Und dann stand ich auf und wollte das Licht ausmachen, ausschalten. Und was ich jetzt erzähle, das kann ich nur versuchen, im Zeitraffer zu erklären, was da passiert ist. Das ist natürlich ein Vorgang. Du gehst gerade vom Lichtschalter hin und das ist vielleicht eine Sekunde, wo das passiert ist, wo das Licht ausgeschaltet hat. Aber ich habe mir diesen Vorgang immer wieder vorgestellt. Und zwar war dann Folgendes passiert. Ungefähr so in einem Abstand von vielleicht knapp 10 Zentimetern, würde ich heute mal sagen, spüre ich auf einmal Vibrieren an meiner Hand. Ja. Und zwar das Vibrieren vom Strom. Ja. Aber ich hatte den Schalter in diesem Moment noch nicht berührt. Mhm. Und zugleich spürte ich auch einen Widerstand zwischen meiner Hand und dem Schalter. Mhm. Und zwar war der so weich gewesen, dass ich ihn mühelos durchdringen konnte. Mhm. Also ich wurde nicht direkt abgehalten. Aber ich habe gespürt, dass da ein Widerstand war. Also kann es natürlich auch sein, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ich würde Folgendes jetzt vorschlagen. Du hast gerade gesagt, du bist interessiert daran, wie oder ob andere Leute so etwas auch schon mal mitbekommen haben, wie sie es vielleicht auch einordnen, das ist ja auch interessant, oder wie sie es erklären. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir heute Abend noch einige Rückmeldungen kriegen oder vielleicht auch morgen. Du bleibst einfach bei uns am Radio, beim Fernseher, am Fernseher und hast der Dinge, was da noch so kommt. Ja. Okay? Sag mal, noch eine Frage. Ich wohne ja im Raum von München. Ja. Wäre es eventuell denkbar, wenn andere diese Sendung mitverfolgen und daran interessiert wären, über diese Geschehnisse zu sprechen, dass die auch ähnliche Dinge erlebt haben, dass man da vielleicht irgendwie Kontakt aufnehmen könnte? Gut, dann mögen die Leute uns eine Mail schicken unter domian@wdr und dann würden wir den Kontakt herstellen. Okay? Das wäre ganz toll. Lothar, alles Gute. Danke vielmals für das Gespräch, Domian. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wir haben nicht nur das Thema Poltergeister heute. Aber wenn ihr dazu etwas sagen wollt, wobei, das muss ja auch nicht, das ist doch so ein blöder Begriff, Poltergeister, das ist ja eben so ein Ami-Begriff, glaube ich. Also das sagen wir einfach übernatürliche Erscheinungen. Können wir das gerne machen. Ansonsten können wir natürlich auch über jedes andere Thema sprechen, über das ihr gerne sprechen wollt. Es geht jetzt weiter mit, frage ich meine Regie, mit Marie. Marie ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marie. Marie, dein Thema. Ja, also es geht bei mir nicht um Poltergeist. Ja. Also, glaubst du an sowas? Das kommt auf die Situation drauf an. Teilweise. Teilweise. Also kein klares Ja und kein klares Nein. Also nach dem Motto, kann vielleicht irgendwie sein. Genau, weil ich habe halt jetzt, sagen wir mal so, nicht direkt was erlebt und wird mir von daher nie das Urteil erlaubt, es gibt's oder gibt's nicht. Also ich bin offen. Ich fand es übrigens sehr lustig. Am Freitag haben wir am Ende dieser Sendung sehr lange über dieses Phänomen gesprochen, dass ein Poltergeist in einem Kleiderschrank seit 12 Jahren wohnt. Ja, habe ich mitgekriegt. Ja, und ich komme nach Hause und schalte die ARD ein und da läuft genau der Film Poltergeist. Na, wenn das nicht irgendwie dein... Wenn das nicht ins Zeichen. Genau, wenn das hier ein Zeichen ist. Mir wurde auch ganz, ganz mulmig zu Hause. Das stimmt. So, Marie, zu deinem Thema und zu dir. Ja, also mein Thema, was ich ganz gern mal so erzählen wollte, war das Thema Abführmittel. Mhm. Und zwar... Nimmst du Abführmittel? Ja. Warum? Und zwar richtig exzessiv. Ja. Angefangen hat das Ganze vor ungefähr 10 Jahren. Ja. Und am Anfang war es noch ganz harmlos. Immer mal wieder und auch die normale Dosis, wie es auf den Verpackungen steht. Ja. Und ja, das wurde halt schleichend immer mehr und immer mehr und irgendwann wurde es dann zur Sucht. Wieso hast du überhaupt vor 10 Jahren damit angefangen? Das kam so, dass ich also erst eher magersüchtig war, mhm, vom ganzen Verhalten her, also so gut wie nichts essen, ja, etc. Und dann ging es weiter, dass natürlich der Körper aber nach Essen verlangt. Ich verstehe, also eine Essstörung lag dem Ganzen zugrunde. Genau. Und du hast dann gegessen und um das Essen irgendwie wieder schnell loszuwerden, hast du es nicht erbrochen, wie das auch halt... Das habe ich schon gemacht. Ach, das auch? Das auch noch? Ja, genau. Und dann war ich aber in der Klinik zwischenzeitlich mal, aber nicht wegen dem Essproblem, das war was anderes. Ja. Hat aber eine Therapeutin, statt mal guten Morgen zu sagen, war der erste Satz, na, haben wir wieder gekotzt? Oh. Und das fand ich also überhaupt nicht toll. Und dann habe ich... Aber sie hatte recht. Ja, sie hatte recht. Mm-hmm. Eben, ich habe mich wirklich ertappt gefühlt. Achso. Und konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und dann hast du das Erbrechen sein gelassen. Genau. Und hast dafür Abführmittel genommen. Genau. Damit die Lebensmittel, die du gegessen hast, schnell aus deinem Körper wieder rauskamen. Ganz genau. Ja. So fing es an. Also parallel zu einer Erkrankung, zu einer seelischen Erkrankung. Ja, genau. Dann ist es ganz exzessiv geworden. Vor 10 Jahren fing es an. Was heißt ganz exzessiv? Wie viel Abführmittel hast du dann in der schlimmsten Zeit konsumiert? Also die schlimmste Zeit sieht praktisch so aus, dass es ja manchmal täglich ist, manchmal jeden zweiten Tag. Ja. Und von der Menge her, also nicht mehr 1 bis 2 Tabletten, wie es vielleicht sein sollte, sondern durchaus schon mal eine 200er Packung. Das heißt, du leidest immer noch daran. Ja. Wir reden nicht in der Vergangenheit, sondern du nimmst die immer wieder, auch zur Zeit, aktuell, gegenwärtig. Ja, genau, ja. Ja. Was heißt dann, wenn du diese Dosis auch nimmst, von der du gerade gesprochen hast, hast du dann permanent Durchfall? Genau. Mhm. Es ist also, ich sag immer dazu, Dusche von innen. Mhm. Klingt viel zu nett und harmlos. Ja, ist es eigentlich. Also wie ich's, ja. Mhm. Seit 10 Jahren machst du das schon. Mhm. Und das hält deinen Darm aus? Bis jetzt ja, aber es wird halt jetzt so langsam machen sich die ersten, Fehlfunktionen oder was auch immer halt bemerkbar. Was sind das für Fehlfunktionen? Ja, also insofern, dass eben sobald ich es absetze, das Gewicht hochgeht, mhm, also durch Wassereinlagerung. Ja. Dann, wenn ich wieder was esse, dass er so gut wie nicht verdaut. Ja. Beziehungsweise halt sehr langsam, ja, dass aber Stuhlgang dann gar nicht mehr stattfindet, weil einfach der natürliche, mhm, wie man sagt, Druck oder Drang, mhm, wie auch immer, gar nicht mehr ausgelöst wird. Also der Darm und die Funktionen des Darmes sind vollkommen degeneriert, kann man ja sagen. Ja, ziemlich lang. Nach 10 Jahren ist das ja auch kein Wunder. Ja. Hast du Schmerzen auch im Darmbereich? Während ich die nehme oder während ich sie nicht nehme? Wenn du sie nimmst. Während ich sie nehme, war es also so, wo das Ganze anfing, war das noch ganz extrem mit Schmerzen, mhm, sodass ich auch wirklich stundenlang, bevor es eigentlich losging, sag ich jetzt mal, mhm, also wirklich nur liegen konnte vor lauter Schmerzen. Achso, bis sich das Ganze so aufge... Genau, bis ich dann endlich den erlösenden Gang hatte. Mhm. Mhm. Und auch danach ging es dann noch ewig lang weiter. Das heißt jetzt in diesen ganzen, das muss man sich ja nochmal vor Augen halten, dass das 10 Jahre anhält. Ja. Hast du in diesen 10 Jahren so gut wie kaum, was man so normalen Stuhlgang nennt, gehabt? Es war immer gestört irgendwie. Ja. Und jetzt ist es gänzlich gestört, wie du es gerade selbst erklärt hast. Ja, genau. Mhm. Und wie viel wiegst du im Moment? Im Moment sind es jetzt 43 Kilo. Bei einer Größe? Von 1,72. Sehr dünn. ja, liegt im Auge des Betrachters. Ja, ich weiß schon, dass die Essgestörten sich selbst immer, genau, immer fürchterlich dick finden, obwohl sie nur noch ein Knochengerüst manchmal sind. Genau. Ja. Hast du nicht Angst vor ganz großen, schweren inneren Schäden und Erkrankungen? Habe ich durchaus, aber die Illusionen, die man sich zurechtlegt, was einem das angeblich bringt, die hat man so verinnerlicht, mhm, dass einem die wichtiger werden. Wie habe ich mir denn dein Essverhalten vorzustellen? Also du erbrichst nicht mehr. Genau. Ja. Isst du denn, was man so normal nennt, und wirfst dir dann die Tablette rein, oder isst du auch sehr besonders viel? Nee, das ist also wieder dann eher Richtung Magersucht vom Verhalten. Ah, ja. Ess sehr wenig. Mhm. Und auch nur noch Süßigkeiten. Ach. Was sich also daraus auch entwickelt hatte, also ich hatte, also bei uns daheim war das Thema Essen halt schon Strafe oder Belohnung, ne? Ja. Und als ich auszog mit 18, war für mich das Erste zu genießen, ich muss nicht mehr essen. Ah ja, also da sind die Ursachen zu finden. Ja, so in etwa. Tief verwurzelt und sehr verstrickt. Ja. Du sagst, du isst nur oder hauptsächlich Süßigkeiten. Ja, das hat sich also dadurch entwickelt, dass ich eben, solange ich es ausgehalten habe, nichts gegessen habe. Mhm. Und wenn dann der Unterzucker kam, haben halt Süßigkeiten, sprich hauptsächlich Schokolade, natürlich am besten geholfen. Aber ich hoffe mal, dass das ab und an doch noch irgendwas was Gesundes dabei ist. Nee, gar nicht mehr. Gar nichts mehr? Ja. Und da wird man nicht krank von? Doch, jetzt so langsam. Ich denke mal, das liegt bei mir auch dran, weil ich halt noch relativ jung bin. Also du nimmst nie Vitamine zu dir? Oder in Form von Tabletten? Manchmal. Ja. Aber da ich die ja auch selber zahlen muss, ja, ist mir das manchmal einfach nicht wert. Wie lange hält das denn jetzt mit der Süßigkeitsphase schon an? Ui, dass du also fast nur richtig fest ist das jetzt circa, ja, ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ja so schleichend kommt. Ja, so ungefähr. Circa 5 Jahre. 5 Jahre? Da ist man nicht schwerst krank, wenn man 5 Jahre fast nur Süßes isst? Nee. Ja, offensichtlich nicht, wir reden ja ganz normal. Also ich habe natürlich schon Mangelerscheinungen und... Du müsstest doch extrem anfällig sein für Infekte. Du müsstest doch ständig Erkältungen haben, oder Grippen oder sowas. Nee, gar nicht mal. Hast du eine sehr gute Grundkonstitution? Scheint so, ja. Also das Einzige, was halt auch ist, ich habe dadurch... fehlen mir halt, sag ich mal, auch schon ein paar eigene Zähne. Mhm. Auch, also nicht nur durch die Süßigkeiten, weil ich habe ja auch einen extremen Waschzwang noch und so, also ich habe mir auch immer viel die Zähne geputzt, aber ja, halt einfach durch die Mangelerscheinung. Ja. Wie sieht deine Haut aus? Ja, ganz viele kleine Pusteln. Ja. So Marie, das finde ich alles sehr erschütternd, was du mir erzählst. Und sehr, sehr beängstigend. Das nehme ich selber nur so nicht wahr. Ja, das heißt, du bist nicht in einer ärztlichen Behandlung. Bin ich, also sagen wir mal so, ich habe ambulante Therapie und auch eine ganz liebe Therapeutin, die ich auch sehr schätze. Mhm. Aber es kommt offensichtlich nicht viel bei rum. Und nur mit Lieb... Was dieses Thema betrifft, nicht. Ja. Aber das liegt nicht an ihr, sondern ganz klar bei mir. Ja. Muss ich auch wirklich so offen sagen. Wann wirst du sterben? Lange geht es nicht mehr gut. Möchtest du eigentlich dein 30. Lebensjahr erreichen? Eigentlich nicht. Ach, du möchtest das auch gar nicht? Nicht wirklich. Du möchtest sterben? Also das ist sehr ambivalent bei mir. Dann möchte ich mal wieder leben, dann wieder nicht. Aber so überwiegend ist es so, dass ich also mich lieber ausschalten würde. Mhm. Und warum magst du das Leben nicht? Das Leben an sich würde ich mögen, aber den Lebensinhalt, der ist es. Und vor allen Dingen mich selber. Aber den Lebensinhalt könnte ich ja selber noch verändern. Ich wollte gerade sagen, da kann man ja eine ganze Menge selbst von tun. Ja, das tue ich ja im Grunde, oder versuche ich ja. Mhm. Ich versuche es ja zu ändern oder irgendwie, aber der Hauptknackpunkt, der bin ich selber. Ich kann mich selber absolut nicht ausstehen. Aber auch daran könnte man ja etwas ändern. Versuche ich auch, aber ich kann es nicht verinnerlichen. Vom Kopf her ist mir einiges klar. Ja. Aber ich kann es einfach nicht verinnerlichen. Ich bin ganz erschüttert, Marie. Wirklich, wie du das geschildert hast, hört sich das für mich als Laie, der die Dinge so grob einordnen kann, dennoch grob einordnen kann, wirklich höchste Gefahrenstufe. Mir ist nur wirklich, also nicht nehme es so halt nicht wahr, weil ich mir immer sage, ich fühle mich ja eigentlich ganz gut, vor allen Dingen danach, wenn die ganze Prozedur vorbei ist und ich in Anführungszeichen leer bin. Mhm. Ich finde, dass du ein Fall für eine Klinik bist, für eine wirklich lange, für einen langen Klinikaufenthalt. Habe ich ja auch schon hinter mir. Sie hatten zwar damit nichts zu tun, aber eben, ich war zum Beispiel ein Jahr in der Psychiatrie und da hatte ich dieses krasse Essproblem auch schon. Mhm. Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Ja gut, dann war es aber auch wirklich in wirklich falschen Händen. Ja. Ich möchte, dass jetzt meine Psychologin mit dir spricht. Mhm. Ich möchte auch sehr gerne dich darum bitten, dass du dich darauf einlässt. Schwierig. Ich merke schon. Es kann ja nicht schaden. Und du kannst auch im Gespräch gleich mit Elke sagen, okay, ich möchte nicht mehr. Ich sage dir von meiner Seite aus, von meiner Laienseite aus, wenn du noch ein bisschen Hoffnung hast und Lebensfreude hast, dann tritt dich selbst in den Hintern und tu etwas, Marie. Und tu etwas, sonst bist du wirklich bald tot. Sonst bist du bald tot. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, ist okay. Sofort jetzt? Mhm. Gut, dann machen wir das, Marie. Gut, okay. Meine Wünsche und ganz viel Kraft wünsche ich dir. Die kann ich brauchen, das danke. Weiß ich. Okay. Alles Gute. Danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Dana, 28 Jahre alt, guten Morgen. Ja, morgen. Hallo Dana. Hallo. Deswegen hast du mich angerufen. Ich habe auch ein nicht so tolles Thema, aber das zieht sich wohl durch deine Sendung gerade. Es geht um den Tod auch, aber diesmal um meine Tochter und nicht um mich. Hm. Das heißt, du hattest ein Kind, das ist gestorben? Ja. Ja. Wie alt ist das Kind geworden? 8 Monate. Ja. Mhm. Was ist passiert? Mein Kind ist gestorben an Meningitis. Das ist, glaube ich, besser bekannt als... Gehirn. Gehirnhautentzündung. Genau. Ja. Mhm. Wann ist das passiert? Am 1. Januar diesen Jahres. Ja. Mhm. Wie hat sie sich angesteckt? Wie ist es zu der Erkrankung gekommen? Das ist sehr schwierig bei dieser Krankheit wohl zu diagnostizieren, weil diese Erreger, so wie ich es verstanden habe, hat wohl jeder im Körper oder kann jeder haben und da reicht ein Husten. Und irgendwann, wo wir Weihnachten wohl spazieren gegangen sind mit der Kleinen, ist das dann passiert. Wie hat sich das bemerkbar gemacht am Anfang? Eigentlich gar nicht. Mein Kind war, oder unser Kind war sehr fit und sehr videl. Und abends am 29.12. sind wir schlafen gegangen, weil sie sehr müde war. Mhm. Und 2 Stunden später bin ich wach geworden, weil sie einen Fieberkrampf hatte. Mhm. Auch noch nicht dramatisch. Wir haben trotzdem einen Notarzt gerufen und der hat sie dann auch in die Klinik gebracht. Und der Arzt meinte, nicht schlimm. Am nächsten Tag wäre alles in Ordnung. Das kann mal passieren bei kleinen Kindern. Naja, ja. Und damit ist man dann im Prinzip schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen, als ich sie dann wach machte, beziehungsweise mein Mann und ich, war halt nichts in Ordnung. Da war dann der 30. Ja. Ja. Und dann seid ihr wieder ins Krankenhaus? Nein, wir waren ja im Krankenhaus. Ihr wart im Krankenhaus? Ihr wart, ja, ihr wart mit der Kleinen im Krankenhaus? Ja, mhm. Genau. Wir sind nachts um 10 da angekommen. Man hat sie auch da gelassen und morgens habe ich sie versucht zu wecken und sie war halt sehr komisch und hatte solche, man sagt, medizinische Einblutungen. Das ist jetzt schwer zu erklären. Das sind so wie rote Punkte überall. Mhm. Und ich hatte erst gedacht, das wären so Hitzepocken von Fieber und rief aber trotzdem nach der Ärztin. Naja, und dann guckte die mich noch ganz entsetzt an und riss mir mein Kind aus dem Arm und dann ist sie eigentlich sofort, haben die sie in ein Koma versetzt und da ist sie dann nicht mehr aufgewacht. Am 1. Januar war es dann vorbei. Das heißt, das Ganze ging alles rasend schnell irgendwie, innerhalb von 2 Tagen, kann man sagen. Ja. Was ja einen irren Schock verursachen muss. Am Anfang hat man das nicht registriert. Ja. Ja. Als das Kind dann in das künstliche Koma versetzt wurde, war denn da den Ärzten klar, was los ist? Hatte man es denn dann richtig diagnostiziert? Man wusste es in dem Moment, wo man sie morgens gesehen hat, ja. Durch diese roten Flecken am Körper? Ja. Mhm. Das war... waren wohl sofort klar. Die haben zwar da noch ein sehr großes Geheimnis drum gemacht und naja, das ist wohl Medizinersprache, aber es war im Nachhinein, man hat sich mit der Krankheit sehr beschäftigt und ja. Das heißt, dieses neue Jahr 2003 fing mit einem unvorstellbaren Unglück an für euch. Ist es euer erstes Kind? Ja. Und euer einziges Kind? Ja. Auch. Beides ja. Ja. Nun sind 8 Monate vergangen. 9 Monate vergangen. 9. Ja. Wie lebst du heute mit diesem Unglück? Manchmal glauben wir gar nicht, weil man vergräbt sich in viel Arbeit und mein Mann kommt, glaube ich, so gar nicht damit klar. Und es ist sehr schwer, weil natürlich das Umfeld auf der einen Seite nicht weiß, wie sie mit uns umgehen sollen. Und weil die unsicher sind. Ja, natürlich. Ja. Und sie auch nicht wirklich helfen können. Das ist. Redest du mit deinem Freund, mit deinem Mann? Nein. Nein. Nein. Ab und zu, das sind aber nur so der Beginn von einem Gespräch und dann wird es aber abgebrochen, weil es einfach zu weh tut. Hast du denn einen Menschen, du jetzt für dich, mit dem du oft darüber sprechen kannst? Anfänglich hatte man schon Leute, die zugehört haben und man hat es auch allen erzählt, ob die es hören wollten oder nicht, einfach nur um es loszuwerden, aber man hat so das Gefühl, die Leute wenden sich jetzt schon ab. Es ist so, die Schonfrist ist abgelaufen, sage ich immer. Man hat vielleicht auch das Gefühl, den Leuten damit auf die Nerven zu gehen, weil man immer dasselbe erzählt. Ja, genau. Und dann fragen die Leute, wie geht's einem? Und dann sagt man 3 oder 4 Mal, mir geht's immer noch schlecht. Ja. Und dann schämt man sich schon fast zu sagen, es geht einem immer noch schlecht. Ne? Genau. Und vielleicht geht es einem in 2, 3 Jahren noch immer schlecht, was ja auch noch nachvollziehbar wäre. Wir haben jetzt ein bisschen Angst vor dem Freitag, weil da erst der Grabstein gesetzt wird. Ja. Und es lief ja schon so wahnsinnig viel schief bei der Beerdigung selber. Oh Gott. Was lief da schief? Der Sarg passte nicht rein. Der Sarg passte nicht rein? Nein. Das hatte man vorher, das heißt, die Beerdigungsgesellschaft stand dort, dass der Sarg sollte zur Erde gelassen werden und er passte nicht rein. Richtig. Richtig. Gott, wie schrecklich. Gebuddelte Loch da war halt zu klein und dann haben die da versucht, das dreimal mussten sie ansetzen und beim dritten Mal passte es denn und jetzt hat man natürlich Angst, dass beim Grabstein auch irgendwas schief ist, vielleicht der falsche Name drauf oder so. Ja, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Nein. Man denkt natürlich so dann. Ja. Ja. Gehst du oft zum Grab? Die ersten Monate war ich täglich und über Stunden immer da und jetzt nicht mehr so oft? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Warum nicht mehr? Ich weiß es nicht. Tut es dir zu weh? Da hatte man gesagt, zum Trauer, es gibt ja so ganz, ganz viele Bücher und da steht dann immer drin, am Anfang ist das der Schock und ich weiß nicht, ob das wehtut, aber ich habe so das Gefühl, es bringt mir einfach nichts. Mhm. Es ist natürlich, es tut zu sehr weh und man will auch, das klingt jetzt ganz schlimm und mein Mann findet das auch immer schlimm, wenn ich das sage, aber ich möchte sie so gerne aus meinem Kopf raus haben. Herzen will ich sie ja schon behalten und da wird sie auch immer drinnen bleiben, aber aus dem Kopf, weil das Leben einfach nicht ertragbar ist so. Vielleicht ist es dann noch schwieriger, sie aus dem Kopf herauszubekommen, wenn man immer zu dem Grab geht. Eben. Ja. Ja, das Schlimme ist, wir haben sie auf so einem Kinderfriedhof begraben lassen. Ja. Es gibt ja einen Kinderfriedhof, das klingt sehr niedlich, aber es sind halt nur Kindergräber, weil wir uns gedacht haben, da gehört sie ja hin. Was soll sie? Wir haben zwar so eine Familiengruft, aber was soll sie da? Da kennt sie keinen. Das klingt ja ziemlich absurd, aber so haben wir halt gedacht. Und daneben ist ein Mädchen begraben, die ist an derselben Krankheit gestorben. Und das ist, man wird halt immer wieder konfrontiert. Ja, ja. Ich kann das auch verstehen, wenn du sagst, ich möchte da erstmal nicht hingehen. Geht dein Mann genauso damit um oder geht er öfter noch anders krank? Mein Mann geht eigentlich gar nicht. Er verbindet dieses Grab immer mit diesen 2-3 Tagen, wo wir in der Intensivstation gestanden haben, weil für meinen Mann war es dann noch schlimm, weil sie war zwar am 1. Januar Hirntod, nennt man das wohl, und vom Gesetzgeber her müssen 48 Stunden lang die Maschinen anbleiben. Mhm. Nach 48 Stunden werden die Maschinen ausgeschaltet und mein Mann war halt dabei, wo die Maschinen ausgeschaltet worden sind. Und ja. Er hat immer gesagt, er sieht dann nur sie halt. Verstehe, ja. Nach diesem, wenn er an dieses Grab geht halt, ne? Hast du die Sachen von ihr alle schon weggeräumt? Oder stehen die in der Wohnung noch? Ja, also ich habe die Sachen schon noch alle da. Mhm. Wir hatten erst mal überlegt, wir können das nicht wegräumen, das geht nicht. Aber ja, mittlerweile sagen wir auch, es bringt halt einfach nichts. Ja. Also glauben wir zumindest. Aber man weiß ja auch nicht, was man richtig und was man falsch macht. Es gibt ja in dieser Situation kein richtig und kein falsch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Anna, dass dir das Gespräch sehr schwer fällt, was wir führen gerade. Ist das so? Ja. Okay. Sagt dir der Begriff Verweis der Eltern etwas? Ich glaube, das ist, glaube ich, so eine Internetpräsenz, oder? Nee, das ist ein bundesweit gestricktes Netzwerk fast schon von Selbsthilfegruppen, wo Eltern sich zusammenfinden, die aus welchen Gründen auch immer ihre Kinder verloren haben. Und ich weiß aus Gesprächen hier mit Zuschauern und Zuhörern, dass das etwas ist, dass das eine sehr gute Einrichtung ist. Dass viele Eltern, die in ihrer Trauer so isoliert waren und eben auch in der Familie isoliert sind, so wie du es auch geschilderst, dass du mit deinem Mann gar nicht sprechen kannst, dass die dort eine Gemeinschaft gefunden haben von Menschen, die das gleiche Leid und die gleichen Trauerphasen und die gleichen Tiefen und Höllen durchwandern wie man selbst. Und dass das schon eine Hilfe darstellt. Ich würde dir sehr gerne behilflich sein und dir eine solche Kontaktadresse oder Telefonnummer von den verwaisten Eltern in eurer Umgebung gleich geben lassen. Weil ich immer der Überzeugung bin, dass man in einer solchen schweren Notsituation, dass man sprechen muss. Und wenn man das in der Familie nicht kann, dann muss man es außerhalb tun. Und du sagst ja selbst, dass du dich gar nicht mehr traust, mit den Bekannten oder mit Verwandten zu sprechen. Mit den Menschen der verwaisten Eltern kannst du sprechen, weil es denen genauso geht, wie es dir geht. Ganz genauso. Also ich kann es nicht gerne. Ich nehme es gerne an, natürlich. Ja, dann verfahren wir jetzt mal so, dass du auflegst und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und wird ja diese entsprechende Telefonnummer und Informationen übergeben. Mhm, okay. Und ich möchte dir von meiner Seite aus mein tiefes Beileid ausdrücken und dir einfach nur sehr, sehr, sehr, sehr viel Kraft wünschen. Mhm. Mehr kann man nicht wünschen im Moment. Das ist wohl wahr. Ja. Mhm. Dana, du legst bitte auf und wir rufen dich dann gleich wieder an. Okay. Auf Wiederhören. Danke. So ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die Jule ist jetzt da. Und die Jule ist 26. Guten Morgen, Domian. Hallo Jule. Ich rufe an wegen dem Thema Poltergeist. Aber bevor ich dazu was sage, möchte ich der Marie sagen, dass sie ihr Leben nicht so wegschmeißen soll. Ich habe Ähnliches hinter mir und es ist das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Ja, ich hoffe, dass ihr noch zuhört. Ja, ich auch. Es ist so schwer, jemanden dann zu erreichen, der schon so in sich gekapselt ist, in einer solchen Sucht und in einer solchen Finsternis quasi schon lebt. Ja, ich kenne das, aber ich hab Gott sei Dank jetzt einen Lebensinhalt. Ich habe 4 Kinder und bin verheiratet im gleichen Alter. Mhm. Und ich denke, dass sie sich auch irgendwie einen Inhalt schaffen sollte in ihrem Leben. Weil so wie sich das anhört, ist sie ganz alleine. Und hat nur sich alleine. Mhm. Und man lernt, sich selber gern zu haben über andere Menschen. Ja, das ist ein guter Satz. Das ist sehr schön gesagt, ja, in der Tat. Jule, um was geht's denn? Um Poltergeist. Um die Poltergeist, also, ja. Jetzt im Einzelnen. Genau, also erstmal das Wort Poltergeist trifft da überhaupt nicht zu. Mhm. Weil Poltergeist ist, wird mit dem Bösen assoziiert. Stimmt, ja. Diese Erlebnisse, gerade diese Dame, die am Freitag angerufen hat, ich habe sofort zum Hörer gegriffen, aber ich bin leider nicht durchgekommen, mhm. Die soll um Gottes Willen keine Angst haben. Ja. Weil ich hab mit so einem Besucher sehr positive Erfahrungen gemacht. Erzähl mal. Also ich war da so 19, mhm. Bin ich mit meinem damaligen Freund in eine neue Wohnung eingezogen. Und es war schon sehr seltsam, also schon in der ersten Woche haben wir Gepolter in der Wand gehabt und Geräusche in der Heizung und war ganz witzig. Am Anfang haben wir ja gesagt, das sind Rohre in der Wand und die Heizung ist alt. Und als es aber nicht nachgelassen hat und das so ein bisschen gewandert ist, haben wir uns schlau gemacht beim Vermieter, sprich beim Hausmeister. Mhm. Und der hat uns dann genau gezeigt, wo in unserer Wohnung Rohre verlaufen. Und seltsamerweise war genau die Wand, die befallen war, da waren keine Rohre. Aha. Und der Nachbar konnte es auch nicht sagen? Nein, da von der Seite war kein Nachbar da. Ach so. Und es, also am Anfang hatte ich schon Angst, muss ich zugeben. Also es war schon eine sehr seltsame Situation. Und irgendwann, mir ging es genauso wie der Dame. Irgendwann war es mir zu viel, aber sehr viel schneller als bei ihr. Also 12 Jahre hätte ich sicher nicht gewartet. Mhm. Und ich habe gegen die Wand geschlagen. Aha. Und er hat Ruhe gegeben. Also beschreib mir das Geräusch, was du in der Wand gehört hast. Ein Klopfen, ein Kratzen, ein... Ja, das, also direkt in der Wand, das war so geklopft. Das hat sich angehört, als ob jemand mit den Fingerknöcheln auf die Wand klopft. Ja. Das war ganz, eigentlich nicht laut, das war eigentlich ganz leise. Ja. Und die Heizung, die da in diesem Haus drin war, die hatte so Lamellen, ja, die nach unten gestanden sind, wie so Dächchen. Ja. Und das war, irgendwann habe ich angefangen zu antworten. Ich habe also dagegen geklopft, habe gemerkt, er hört auf und hat das praktiziert jeden Tag. Zu welcher Zeit hat das denn bei euch geklopft? Das hat nachts irgendwann, wenn es dunkel war, hat es angefangen. Ach, also vorwiegend nach 12. Ja, ich meine, das ist ja dann auch schon immer ein mutiges Unterfangen, dann aufzustehen, an die Wand zu gehen und zurückzuklopfen. Ja, aber es nervt, man kann nicht schlafen, wenn man arbeitet. Hey Geist, du nervst, ich muss schlafen. Ja, so in etwa. Und, also, ja. Aber du warst mit deinem Freund in der Wohnung, du warst nicht ganz alleine, dann geht's ja noch. Ja, genau. Kann es kein Tier gewesen sein? Nein. Tiere sind auch ruhig dann. Definitiv nicht. Kein Waschbär, keine Ratte, nein, kein Vogel. Nein, gar nichts in der Richtung. Wir haben auf dem zweiten Stock gewohnt, also es wäre schon sehr seltsam, wenn da irgendwie ein Tier von außen gekommen wäre. Und da gibt alles. Und es war dann auch so, es war ein ganz netter Abend. Wir hatten einen Besuch. Mhm. Und der hat uns sehr oft besucht und an diesem Abend haben wir einiges getrunken. Und ich habe ein loses Mundwerk. Mhm. Also ich erzähle gerne, was mir widerfährt. Und wir haben die Geschichte also erzählt und er hat sich furchtbar drüber lustig gemacht und hat uns ausgelacht und als irre beschimpft. Und er fand es sehr amüsant. Und er hat die Nacht bei uns geschlafen und wir sind dann irgendwann ins Bett gegangen und es ging keine halbe Stunde. Da hat es neben seinem Kopf in der Wand einen Schlag gemacht, als würde jemand mit dem Vorschlaghammer durchbrechen wollen. Okay. Und da war er eines Besseren belehrt. Er stand auf, also er sprang auf, käseweiß, hat sich geweigert zu schlafen, hat die Nacht über sitzend im Sessel verbracht, eine nach der anderen geraucht und der hatte den Fernseher angemacht und so laut, dass man wirklich, also es war Hölle für uns, weil wir wollten ja schlafen. Und am nächsten Morgen ist er aus der Wohnung und er kam nie wieder. Er hat uns nie wieder besucht. So, jetzt aber zu dir. Du hast also zurückgeklopft und dann war erstmal Ruhe. Genau. War denn gänzlich dann Ruhe oder musstest du immer zurückklopfen erstmal? Genau, wir haben kommuniziert. Es gab da einen Vorfall, da habe ich es vergessen oder besser gesagt, ich habe es ignoriert. Ich hatte einen scheiß Tag auf Deutsch und habe mich ins Bett gelegt und wollte eigentlich nur schlafen und dann hat sich das angehört, als ob jemand mit einem Stück Holz diese Heizung hochfährt, so richtig so ratsch. Da stand ich dann auch, also es war schon ziemlich laut. Ja. Und solche Sachen kamen halt vor, wenn ich nicht geantwortet habe. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu unterhalten, wenn ich alleine war. Ich habe mit ihm geredet. Also richtig sprachlich unterhalten, ja, nicht mit Kopfzeichen. Ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich habe selber mit ihm geredet. Und es war eigentlich so, ich hatte nie einen schlechtes Gefühl irgendwie. Ich hatte nie aber gemacht. Wie mutig, Mensch. Also wenn man schon davon ausgeht, und das war ja der Fall bei dir, ja? dass es keine normale Ursache hat, also kein Tier oder keine irdischen Ursachen hat. Mhm. Das heißt, du gingst davon aus, dass es irgendwas Übernatürliches. Und sich dann da cool hinzusetzen und zu sagen und sich mit dem zu unterhalten, ist auch schon eine Leistung, finde ich. Ich bin einfach der Meinung, er hat mir ja keinen Schaden zugefügt. Ja, der wollte sich nur bemerkbar machen. Ja, genau, er hat sich nur bemerkbar gemacht. Hat denn das Reden was genutzt? Ja, ich glaube schon. Also ist er irgendwann abgezogen? Ich bin ein Mensch, ich habe Ängste, ich habe Angstzustände. Ja. Und wenn ich alleine bin, ist es ganz schlimm. Und in dieser Zeit, wo ich diesen Besucher hatte, da hatte ich überhaupt keine Angst. Ist denn der Besucher irgendwann gegangen? Ja, das ist das Problem. Also irgendwann war mit meinem damaligen Freund Schluss und ich bin wieder nach Hause. Da ist er mitgekommen. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir sind dreimal umgezogen. Zweimal ist er mitgekommen. Ach. Und jetzt sind wir letztes Jahr in ein Haus eingezogen und er ist nicht mitgekommen. Und das klingt ja fast schon so, als wärst du traurig drum. Ja, bin ich sogar sehr drüber. Julia sucht ihren Geist. Geist, geh wieder zu Julia. Juliane. Jule ist mein Spitzname. Ja, genau. Es ist einfach so, ich habe die Erfahrung gemacht, wo er bei uns war. Wir hatten am Anfang sehr viele Freunde, in Anführungsstrichen. Und die Leute, die uns eigentlich nichts gebracht haben, sondern immer nur genommen haben, die haben sich nicht wohlgefühlt bei uns. Die kamen, dann mit der Zeit kam davon keiner mehr. Mhm. Und es hat sich so richtig rauskristallisiert, wer unsere wirklichen Freunde sind. Und jetzt sind wir den Angriffen wieder so richtig ausgeliefert. Ach so, du hast sogar den Eindruck, dass dieser Geist so ein bisschen auch ein Schutzgeist war. Genau. Mhm. Genau. Ja. Gut, also aus deiner Geschichte kann man lernen, falls einem so etwas widerfährt, sollte man nicht mit angstverzerrtem Gesicht rauslaufen, in den Keller laufen, sondern einfach mal ansprechen, ne? Ja, eben die Dame. Wie hast du ihn denn genannt? Hast du gesagt, hey Geist oder was hast du gesagt? Ich habe ihm keinen Namen gegeben, ich habe einfach so mit ihm geredet. Hallo du. Für mich war klar, es ist ein Er, weil er hat so auf mich angesprochen. Ach so. Und ich habe einfach so mit ihm geredet. Das war vielleicht ein geiler Geist. Um Gottes Willen. Ja, kann ja sein, also man weiß es ja nicht. Ja, wer weiß, das kann man ja nicht sagen. Aber der Rat, den ich an die Dame habe, sie hat ja erzählt, sie hat irgendwann gegen den Schrank geschlagen, weil es ihr zu viel war. Mhm. Und das hat sie einen Monat lang gemacht, jeden Abend, und da war weg. Mhm. Das ist einfach, die wollen Ansprache, die sind einsam. Die wollen Ansprache und wollen auch sensible Ansprache. Genau, also und nicht dagegen poltern, sondern einfach, wenn es anfängt zu klopfen, aufstehen, hingehen, ein bisschen zurückklopfen, dann geht es wohl. Das war ein guter Tipp. Ich danke dir sehr herzlich dafür und bin gespannt, was wir heute oder morgen zu diesem Thema noch hören. Alles klar. Jule, alles Gute. Dann geht's. Tschüss. Auch. Monika, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Monika. Ja, hallo. Hallo. Ganz erstaunt, dass sie dran ist. Und zwar, ich habe ein riesengroßes Problem. Mhm. Ich bin jetzt vor 14 Tagen vom Urlaub zurückgekommen. Ich war mit meinen beiden Kindern 3 Wochen weg. Ja. Und 4 Tage nachdem ich hier wieder zurück war, sagt mir mein Lebensgefährter, dass er uns verlassen möchte. Ist das auch der Vater der Kinder? Von der Jüngsten, ja. Die 1,5 Jahre alt ist. Ja. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Ja. Und ja, dann kriege ich so von ihm einfach so krass gesagt, also dass er keine Verantwortung mehr tragen möchte über uns. Ohne dass du vorher irgendwie eine Ahnung hattest, dass da irgendwas ist. Ohne dass ich überhaupt eine Ahnung hatte, nein. Warum will er gehen? Ja, weil er sagt, also er möchte keine Verantwortung mehr tragen, der will sein Leben leben, er will Freiheit. Aber offensichtlich liebt er dich dann auch nicht mehr. Also das, was ich also noch weit vor meinem Urlaub gesehen haben. Eigentlich nein, nein. Was hast du denn gesehen vor deinem Urlaub? Ja, also er hat mich also öfters abgelehnt. Mhm. Also im Sexuellen meinst du? Auch, ja. Ja. Wie sonst noch? Ja, jetzt wo er uns am Flughafen abgeholt hatte, dann hat er meine große Tochter umarmt. An der Kleinen, die Kleine hat er so gestreichelt, die war am Schlafen im Buggy. Ja. Und und ich bin dann zu ihm hingegangen, weil er kam dann nicht so zu mir und hab mich um seinen Hals, also ihm umarmt, beziehungsweise wollte ich ihn küssen und ja, und da war der total kalt zu mir, hat mich nicht also umarmt oder. Das sind natürlich so Hinweise, dass einiges. Aber wie lange seid ihr zusammen? Siebeneinhalb Jahre und davon leben wir 4,5 Jahre zusammen. Wenn du jetzt so zurückdenkst, die letzten Monate oder vielleicht sogar die letzten Jahre, kommen dir da so Signale, die du vielleicht nicht richtig verstanden hast, aber die dir jetzt klar sind? Ja, also wir hatten schon also einige Probleme, aber okay, also zum Beispiel, dass wir hatten finanzielle Probleme, wo ich eigentlich alleine zahlen durfte, das meiste. Dann, also seit 4 Jahren habe ich mit seinen Eltern keinen Kontakt mehr, weil sie mich absolut nicht mögen. Ja. Ja, und dann eben halt, seit wir die gemeinsame Tochter haben, die 18 Monate alt ist, er kümmert sich also so gut wie gar nicht um sie. Mhm. Es gibt Tage, er sieht die nicht, es gibt Tage, also wenn überhaupt 10 Minuten. Was ja auch sehr merkwürdig ist, es ist sein Kind. Ja. Und, also kann man eigentlich sagen, dass in dieser Beziehung schon eine ganze Weile es gekriselt hat, ne? Und man hat es unter den Teppich gekehrt. Ja, man also. Hat irgendwie so weitergewurstelt, wie das ja ganz viele Menschen machen. Ja, richtig. Mhm. Jetzt ist er jetzt schon weg? Nein. Er will? Nein, also, er hat es mir letzte Woche Sonntag gesagt. Mhm. Dann war er Dienstag und Mittwoch nicht zu Hause. Und, dann habe ich ihn aber angerufen nochmal am Mittwoch, weil die zwei Kinder total unruhig waren. Auch, also die Kleine, die hat nachts zwei Nächte, also irgendwie alle 20 bis 30 Minuten war sie wach und war am Schreien. Hast du die Vermutung, dass eine andere Frau im Spiel ist? Ich habe ihn gefragt, er sagt zwar nein, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Liebst du denn den Mann noch, diesen Mann noch? Bitte? Liebst du diesen Mann noch? Ja, ich liebe ihn über alles. Das heißt, für dich ist das jetzt eine ganz große Katastrophe. Ganz genau. Mhm. Und da er das auch so genau weiß, dass ich ihn wirklich also über alles liebe, nutzt er das auch ganz gemein aus. Inwiefern? Inwiefern, also ich habe ihn zwar gebetet, also uns nochmal eine Chance zu geben. Er sagt also nein. Er redet aber ganz normal mit mir. Mhm. Und heute zum Beispiel, also beziehungsweise gestern Nachmittag, hat er also dreimal zu mir Maus gesagt und Schatz. Und wenn ich ihn frage, warum er mich denn so nennt, dann sagt er, ach, das ist Gewohnheit. Ja, also das deutet auf ein eher unsensibles Verhalten seinerseits hin, dass er es für sich alles entschieden hat und plappert das mal so raus, ohne dass es einen Hintergrund hat und ohne dass er darüber nachdenkt, was diese Kosenamen bei dir auslösen. Mhm. Ne? Richtig. Mhm. Richtig. Aber du hast schon den Eindruck, dass er für sich entschieden ist, dass da nichts mehr zu machen ist. Nein, also ich weiß, also das ist dumm von mir, aber ich seit Sonntag letzte Woche, also oder die zwei Tage, die er letzte Woche nicht hier war, jeden Tag, also flehe ich ihn an, also dass er sonst eine Chance geben soll. Mhm. Weil das für mich einfach, also du darfst natürlich auch keinen Fehler machen, Monika. Du darfst das nicht klammern. Mhm. Und du darfst nicht betteln. Du wirst so klein und noch viel unattraktiver für ihn, als du es vielleicht ohnehin schon bist. Mhm. Du musst dir schon eine Haltung bewahren und auch einen gewissen Stolz. Du sollst auch um die Beziehung kämpfen, was immer das halt auch heißen mag. Aber Vorsicht, ich habe fast den Eindruck, du machst einen großen Fehler im Moment. Mhm. Die Frage ist wirklich, ich meine, du hast wahrscheinlich die Hoffnung, aber die Frage ist, was ist bei ihm noch da? Aber wenn, das ist die große Frage. Und wenn da noch was ist, ist er bereit, dafür etwas zu unternehmen? Nein. Nein. Nein. Dann musst du ihn gehen lassen, Monika. Mhm. Dann lass ihn erst mal gehen. So, ich weiß nicht, wie ich das weiter machen soll, alles. Also, geht es auch um finanzielle Dinge? Nee, nicht direkt. Aber das Ganze alleine schon, dass ich ihn so liebe. Mhm. Unsere gemeinsame Tochter. Ja, aber man kann, so bitter das auch immer ist, für die Betroffenen. Man kann natürlich niemanden mit Gewalt zurückhalten. Nein, natürlich nicht. Und je mehr man zerrt, umso größer ist die Gegenwehr von der anderen Seite. Mhm. Und wir wissen ja überhaupt nicht, was da los ist bei ihm. Wir wissen nicht, ob da eine andere Frau ist. Wir wissen nicht, warum nimmt der das Kind nicht an, sein eigenes Kind. Das ist ja, das sind ja ganz viele Rätsel, die du mir gerade erzählt hast. Ja. Warum, warum? Ich würde wirklich an der Stelle, so bitter und so schwer das auch ist und so schmerzhaft das ist, jetzt sagen, okay, wenn du das so siehst, dann ich würde, sag ihm das, das weiß er auch, dass du gerne mit ihm zusammen sein würdest, mhm. aber sag ihm, dann geh. Wenn mhm. es jetzt nicht anders geht, dann geh. Ja. Er, diesen Vorschlag will ich gar nicht machen, weil ich hundertprozentig schon sicher bin, aufgrund dessen, was du gerade erzählt hast, dass er das nicht tut. Er würde ja auch nie mit dir zu einer Paarberatung gehen, ne? Zu einer psychologischen Beratung. Nein, ich habe ihm auch gesagt, also dass er vielleicht eine Therapie machen sollte. Aber dann hat er gesagt, nein, also eher auf gar keinen Fall. Mhm. Mhm. Ich würde dir allerdings raten, Monika, wenn du so große Probleme damit hast und wenn du keine Ansprechpartner hast, die dir ein bisschen helfen und dich unterstützen, dass du dir eine Hilfe von außen suchst, dass du zu einer Beratungsstelle gehst. Mhm. Damit dich das nicht zu sehr umhaut, denn du hast ja nur Verantwortung zu tragen für die Kinder und du musst dir dein Alltag und dein Leben musst du ja weiterführen können. Ja, ja. Und die erste Zeit ist natürlich dann immer die allerschlimmste Zeit, dass du stabil genug dafür bist. Ja. Aber klammer dich nicht zu sehr an diesen Mann. Das sagt jetzt so der Kopf. Ich weiß, dein Herz tickt ganz anders. Aber man muss immer wieder den Kopf gegen das Herz halten in solchen Situationen. Sonst geht das Herz mit einem durch und man macht ganz viele Fehler. Ja. Möchtest du denn mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte sprechen? Das wäre ganz gut. Gut, dann machen wir es so. Wenn das möglich wäre. Ja, dann legst du auf und die Elko ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Heute ist der Frauentag hier bei mir. Ich hatte erst einen Mann, ne? Ist so, ja. Jetzt kommt nämlich wieder eine Frau. Eine junge Frau, 24 Jahre alt und sie heißt Alexandra. Hallo. Hallo. Hallo Alexandra. Ja, also ich habe auch ein Problem. Ja. Und es geht darum, ich bin krank. Ja, was hast du für eine Krankheit? Ich habe einen gutartigen Tumor am Darm gehabt. Mhm. Der wurde entfernt. Ja. Dann darf ich mal kurz zwischenfragen? Du bist ja nur sehr jung noch, mit 24. Ja. Und Darmtumor ist ja nicht so ganz üblich oder ist eher ungewöhnlich. Wie hat man, ja. wie hat man das überhaupt rausgekriegt, dass du da einen Tumor hast? Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte zwei Katzen. Hab mit denen rumgespielt, bin übers Katzenspielzeug gestolpert und auf Steißbein gefallen. Ja. Und hatte Schmerzen. Ja. Hab erst gedacht, na, ist vielleicht eine Prellung oder was auch immer. Ja. So, hab mir nichts weiter dabei gedacht. So, und das wurde dann aber immer schlimmer. Dann bin ich ins Krankenhaus. Mhm. Da hat man dann geröntgt und hat mir gesagt, ja, das Steißbein ist gebrochen. Mhm. Ist nicht so wild, wird wieder. Ja. So, dann habe ich Spritzen bekommen und, es wurde aber immer schlimmer. Ja. Dann bin ich in ein anderes Krankenhaus gekommen und die haben dann ein MRT, also ein Magnetstromresonanztherapie, nennt sich das ja, ja. gemacht und haben eben festgestellt, dass das Steißbein gar nicht gebrochen ist, ach. Sondern dass da ein Tumor war. Ach. Und der durch diesen Sturz so irgendwie gereizt wurde, dass der auf die Nerven gedrückt hat. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist also... Also was für ein Zufall. Ja. Und zum anderen unglaublich, dass das erste Krankenhaus, ein Steißbeinbruch wird man ja relativ einfach diagnostizieren können. Da guckt man auf eine Röntgenplatte und guckt, ja. ob die Knochen in Ordnung sind oder nicht. Ja, ich meine, ich habe denen das eigentlich auch geglaubt, weil der hat mir da auf dem Röntgenbild irgendwas gezeigt. Ich meine, gut, ich habe nur das Steißbein, also die Knochen gesehen. Mhm, und der meint eben, ja, da ist da so eine kleine Lücke und da muss es gebrochen sein. Und ja, für mich war die Sache dann erstmal erledigt. Ja. So, über diesen extrem seltsamen Zufall, ja. dank des Katzenspielzeuges, ja. ist herausgekommen, dass du mit deinen 24 Jahren Darmtumor hast. Ja. Ein gutartigen. Ein gutartigen, ja. Und der ist dann entfernt worden. Der ist entfernt worden, ja. Dann habe ich fast 3 Wochen auf das, also ich habe ja erstmal fast 3 Wochen auf das Ergebnis gewartet, weil die ja erst gedacht haben, die Ärzte, ist es bösartig. Ja. So. Und dann nach knapp 3 Wochen kam dann der Oberarzt zu mir, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, er ist gutartig. So. Und hat gemeint, gut, jetzt ist alles in Ordnung und ja, das war es eigentlich dann erstmal. Ja, aber es ist doch irgendwas nicht alles in Ordnung. Nein, also das war die erste OP. Ja. Inzwischen habe ich jetzt 10 OPs hinter mir. Darmoperationen? Ja, habe auch jetzt einen künstlichen Darmausgang bekommen, weil also alles nicht so gelaufen ist, wie die Ärzte das wollten oder wie sie es zu mir gesagt haben, weil sich da, wo dieser kleine Tumor war, weil das alles entzündet war, Abszesse haben sich dann gebildet. Ja. Die wurden dann jedes Mal entfernt. Dann ist das aber immer weiter gewandert und dann haben sich noch Fisteln gebildet und also eigentlich alles, was man irgendwie kriegen konnte, habe ich dann bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und 10-mal am Darm schon operiert? 10-mal, ja. Mhm. Und einen künstlichen Darmausgang gelegt worden? Ja, das ist im Februar diesen Jahres gewesen. Und ist dann so bis jetzt alles jetzt wirklich nun gut gelaufen? Nicht wirklich. Weil im Februar war ja nun die OP. Mhm. Und da hat man zu mir gesagt, dass eben das erstmal der Darm sich beruhigen muss, dass alles abheilen muss. Ja. Und dann kann man nach 3 Monaten den künstlichen Darmausgang wieder zurückverlegen. Ja, ja. Und diese 3 Monate wären im Juni um gewesen. Mhm. Und ich habe meinen künstlichen Darmausgang heute noch. Warum? Warum? Weil sich das immer wieder entzündet hat. Immer wieder diese Fisteln aufgetreten sind. Mhm. Fisteln sind ja solche Gänge, die eben durch den Darm gehen. Und besteht denn die Chance, dass ich sag jetzt mal eine Zahl, dass vielleicht in 3-4 Monaten wieder das wieder zurückverlegt werden kann? Also so wie es aussieht nicht, weil wo ich jetzt das letzte Mal vor knapp 3 Wochen im Krankenhaus war, eigentlich nur zum Gucken, wie es aussieht, wurde mir gesagt, dass mein Schließmuskel nicht mehr vorhanden ist. Wie bitte? Ja, also bei irgendeiner OP, also wahrscheinlich muss ja bei der letzten gewesen sein, wo mir der künstliche Darmausgang gelegt wurde, wurde ja auch gleichzeitig am Darm noch was gemacht, eben eine Fistel entfernt und so. Und da müssen die Ärzte wahrscheinlich den mit entfernt haben. Also ich wusste es bis da tot. Aber das ist ja unglaublich. Ja, es stand auch in keinem Entlassungsbericht drin. Es wusste keiner. Es wusste, hast du dich denn jetzt kundig gemacht und bist nochmal zu einem anderen Spezialisten gegangen, dass dir das genau untersuchen soll und bist dir der Sache ein bisschen nachgegangen? Ja, ich versuche es. Weil das bedeutet, es ist eben das Problem, man braucht einen Spezialarzt oder Spezialisten eben, der so eine Untersuchung macht, wo geguckt wird, ob man den, ob noch ein kleiner, geringer Teil vorhanden ist von den Schließmuskel und ob man den irgendwie künstlich wieder aufbauen kann. Ja. Das heißt, es kann also jetzt passiert sein, dass man dir bei der Operation, ohne dass du das weißt, ohne dass du dein Einverständnis erklärt hast, dass man dir den Schließmuskel wegoperiert hat und um noch einen draufzusetzen, man hat es dir nicht mal gesagt hinterher. Nein. Also ich habe ja dann auch, nachdem ich das erfahren habe, also versucht, mit dem Krankenhaus irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das ging aber nicht, weil die Ärzte sich verleugnen lassen haben. Mhm. Dann habe ich mich an meine Krankenkasse gewendet. Da gibt es ja so wie nennt sich das? So eine Rechtsabteilung, die sich um solche Fälle kümmert. Ja. Die haben versucht, eben da irgendwie ranzukommen und die Rücken einfach, wir brauchen ja die OP-Unterlagen. Mhm. Weil ja in den anderen Sachen steht ja nichts davon drin. Ja. Es kann ja theoretisch nur in den OP-Unterlagen stehen. Das heißt, die Rücken gehen nicht raus. Und die Rücken gehen nicht raus. Das heißt, du bist wirklich so gebeutelt, einmal durch diese Krankheit. Ja. Und jetzt auch noch wahrscheinlich durch einen Arzt-Operationsfehler. Kann man so sagen. Dadurch, ich habe ja auch meine Arbeit verloren. Mhm. kriege jetzt erstmal Rente. Ja. Weil ich nicht arbeitsfähig bin, weil ich also immer noch Schmerzen habe und auch in einer Schmerzambulanz bin, wo ich mit Morphiumpflastern erstmal über die Runden gebracht werde, solange die eben nicht feststeht, was gemacht werden kann. Alexander, jetzt muss ich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich möchte aber, dass wir dich gleich nochmal anrufen können, um dir noch ein paar Tipps zu geben, vielleicht auch, dass du an einen guten Rechtsanwalt kommst, der dir da zur Seite steht, denn da, das ist natürlich ein irres Ding, wenn man sich damit an solch Krankenhaus anlegt, da muss man schon gut gewappnet sein. Ja. Und vor allen Dingen jemand, der nicht viel Geld hat, ist es noch besonders schwer. So, du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Und ich wollte mal fragen, ob ich mit deiner Psychologin nochmal rede. Das sowieso, die ruft dich gleich zurück. Okay. Okay, tschüss. Jo, schönen Dank, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Michael Jansen war in der Technik. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live. Und 1 Uhr wieder auf Fernsehen, auch mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Ciao.